SWR 2 Dschungel. Heute mit Rainer Schlenz am Mikrofon. Hallo. Eigentlich sollte es ein perfekter Abend zu zweit werden. Vom Knabbergebäck bis zur Fernsehshow gut durchgeplant. Die Stimmung ist gelöst. Aber man ahnt es ja immer schon. Geschichten, die derart idyllisch anfangen, nehmen meist kein gutes Ende. Hier kommt es gleich ganz dick. Die Idylle ist nicht nur gefährdet, sondern direkt brüchig. Und darunter tun sich schwindelnde Tiefen auf. Ach, Schatzi, was hast du's wieder nett gemacht heute? Die Karaffe unter der Glockenlampe, entzückend. Und der Wein, wie er funkelt. Ach, Melanie. Ja, aber guck mal, Schatzi, hast du das schon gesehen? Was ist denn das? Ja. Was ist denn das? Ein ganz aktuelles Knabbergebäck aus Burma. Sehr gut. Schmeckt irgendwie charmant. Für nachher? Für die Show. Ja, du denkst immer an alles. Aber, Schatzi, komm, wie findest du mein... Oh. Hm? Oh. Der zarte Schmelz herber Männlichkeit. Ja, mein innovatives Rasierwasser. Und, und dein Haar. Es duftet nach den Düften des Orients. Ja. Voll göttlich frischer Weiblichkeit, die ewig lockt. Du mein Arnold, Schatzi. Du, Annette hat vorhin angerufen. Die hat sich tatsächlich das neue Mieder von Petit Chéri gekauft. Bloß weil sie es in der Werbung gesehen hat. Ich hab dir was mitgebracht. Oh, ist die schön. Bernstein. Ich steig nämlich schon wieder auf. Das sind 374,54 € mehr. Netto. Monatlich. Schatzi. Wir müssen anstoßen. Ja. Du, in 20 Minuten geht ja die Show los. Im ersten. Jetzt muss ich aber gleich mal die Brosche anheften. Da? Oder lieber da? Oh, ist die schön. Komm, setz dich. Was ist denn? Die Brosche. Was machst du denn da? Na, die Brosche ist unter den Couchtisch gefallen. Ja, aber warum kriechst du denn auf allen Vieren darum? Soll ich dir helfen? Nein, danke, Schatzi. Das ist komisch. Mit dir kann man aber auch nicht mal 2 Minuten irgendwo in Ruhe sitzen, ohne dass... Es kann doch nicht so schwer sein, die Brosche zu finden. Arnold, Schatzi, sie ist unter den Teppich gerutscht. Du, das ist irgendwie komisch, aber der Couchtisch steht schief, nach rechts drüben hin. Und die Brosche... Unsinn. Der Tisch steht völlig normal. Und nun hol endlich die Brosche und setz dich wieder hin. Die ist... Du, der Teppich, der wirft so eigenartige Falten auf. Und die Brosche, die ist da runtergerutscht, unter den Teppich. Ja, Melanie, was machst du denn da? Jetzt kriechst du... Du kannst doch nicht unter den Teppich kriechen. Also, Schatzi... Ich verstehe dich nicht. So hol doch endlich die Brosche. Warte, ich kann sie, glaube ich, tasten. Ich hab sie gleich. Schatzi? Schatzi? Schatzi? Melanie... Nun komm aber mal wieder unter dem Teppich hervor. Das ist ja... Die Show fängt gleich an. Schatzi? Wo bist du? Schatzi, hilf mir! Hast du dir wehgetan? Ich kann dich gar nicht sehen. Red lauter! Hilfe! Hilfe! Hast du dir wehgetan, Schatzi? Nein! Hier unten ist ein Heuhaufen. Der ist ganz weich. Aber es ist so finster. Ich komme runter. Nein, Schatzi. Zu tief. Hol die Feuerwehr. Feuerwehr. 112. 112 Notruf, Fischer, guten Tag. Hier Goff, Arnold Goff, am hinteren Kanzleigraben 11. Was gibt's, Herr Goff? Meine Frau ist weg. Vermisstenanzeigen müssen Sie... Nein, sie ist abgestürzt. Abgestürzt? Woher rufen Sie denn an? Aus dem Gebirge? Nein, bei uns im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer, ja, abgestürzt. Wirklich. Unter unserem schönen Couchglastisch, unter dem Teppich, da ist ganz plötzlich da ein riesiges Loch also. Und da ist meine Frau hinein abgestürzt, als sie ihre Brosche... Herr Goff, Sie sind ja völlig verwirrt. Soll ich Ihnen einen Arzt vorbeischicken? Nein, schicken Sie jemand mit einem langen Seil. Am hinteren Kanzleigraben 11. Gut, dass Sie kommen. Was quatschen Sie da am Telefon, Herr Goff? Was ist denn los mit Ihnen? Verzeihung, bitte. Wo ist das Wohnzimmer? Dort entlang, bitte. Haben Sie das Seil mit? Ja, mein Kollege. Hier, ich habe den Teppich ein bisschen zur Seite. Ja. Das ist ja ein Ding. Das sind doch mindestens 4 Quadratmeter. Mindestens? Ich denke eher 6. Und Gestein, brüchiges. Das ist ein Ding. Hallo! Ja? Gib mal das Seil, Bruno. Erich, sei vorsichtig. Ja, wenn du gut festhältst, kann nichts passieren. Jetzt ist Ihr Kollege auch noch in das Loch abgestürzt. Sie merken aber auch alles. Erich, bist du verletzt? Nee, hier ist ein Heuhaufen. Oh, und Frau Goff? Ich hol Verstärkung. Achtung, 2243, bitte kommen. Tag, Herr Goff. Cordon Rouge, mein Name. Tag, Baumann. Guten Tag. Herr Goff, ich bin staatlich anerkannter Katastrophenmanager. Der Krisenstab im Rathaus hat mich mit Ihrer Angelegenheit betraut, wenn Sie bitte hier unterschreiben wollen. Guten Tag. Was ist das, Herr Cordon? Eine Formalität. Im Interesse einer reibungslosen Abwicklung der Bergung der Abgestürzten übertragen Sie mir die Entscheidungsbefugnis über alle hiermit zusammenhängenden Fragen, inklusive Hausrecht. Danke. Ja. Herr Goff, es ist nicht ganz leicht, aber nach kurzer Überlegung ist mir schon einiges eingefallen. Mhm. Die Abgestürzten haben bereits Decken, Licht und einen kleinen Videorekorder erhalten. Über Funk ist eine Sprechverbindung hergestellt. Aber dort hinten der gebeugte Herr mit der Glatze, das ist Professor Katschke, unser Geologe. Er nimmt gerade eine Gesteinsprobe. Die anderen Herren, das sind alles Möbelpacker. Seien Sie also völlig unbesorgt. Wir werden... Ah, ja. Schön, dass Sie kommen. Herr Goff, darf ich Ihnen Frau Dr. Raureif Zwiebeck vorstellen? Herr Goff, guten Tag. Angenehm. Frau Dr. Raureif Zwiebeck ist Leiterin eines lebensbegleitenden Kurses an der hiesigen Volkshochschule. Thema Theorie und Praxis der Partnermassage im städtischen Umfeld. Teil 14. Ach so, ja. Frau Dr. Raureif Zwiebeck hat sich bereit erklärt, Ihnen und den beiden Abgestürzten seelisch zur Seite zu stehen, während ich sozusagen die Widerstände des praktischen Lebens meistern muss. Sie entschuldigen mich, ja? Geh da rüber! Da eben rüber. Passt, halt Luft, sitzt. Gut. Herr Goff, Sie können ruhig Hildegard zu mir sagen. Arnold Goff. Schon gut. Sie müssen ganz ruhig bleiben. Nun wollen wir mal mit den Eingestürzten Kontakt aufnehmen. Hallo, Frau Goff? Herr Fischer? Hallo, hören Sie mich? Ja. Hier spricht Frau Raureif Zwiebeck. Sind Sie wohl auf? Ja, kann man wohl sagen. Ist mein Mann da oben? Ja, Schatzi. Du, wir haben eben die Brosche gefunden, Schatzi. Herr Fischer saß drauf. Melanie! Hat ganz schön gepiekst, die Brosche. Und Herr Goff, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie eng es hier ist. Eine Art Schock, mein lieber Herr Goff, ein Lachschock. Und dieser Kerl sitzt da unten bei meiner Frau und feigt. Sie müssen jetzt ganz ruhig bleiben, Herr Goff. Wir wollen ja, doch jetzt nicht eifersüchtig sein. Es geht doch um das Wohl Ihrer lieben Gattin. Das ist ja unerträglich. Wir haben ein Recht auf Information. Meine Damen und Herren von der Presse, bitte verlassen Sie sofort den Unfallort. Sie stören die Rettungsaktion. Wir geben nachher eine Pressekonferenz. Danke. Bitte nur eine Frage, nur ein Foto und einmal lächeln. Bitte, ja, schön. Wo ist eigentlich mein Rasierwasser? Mit dem Kabel, Mann! Achtung, Wasser kommt! Wieso viel Staub, Mann? Herr Cordon Rouge? Herr Cordon Rouge! Was gibt's denn, Herr Goff? Was sind denn das für Maschinen? Die zerfahren ja den ganzen Garten! Ach, das ist ein Kran, Herr Goff! Und das andere da, das sind Lastwagen. Haben Sie noch nie einen Lastwagen gesehen, Herr Goff? Und da drüben das Gerät mit der frei baumelnden Eisenkugel. Das ist eine Abrissbirne. Ach, Herr Goff, Entschuldigung. Ich habe ja vorhin völlig vergessen, Ihnen zu sagen. Wir müssen Ihr Haus abreißen, Herr Goff. Wie bitte? Ja, nur vorübergehend. Ja, aber... Na, anders geht es nicht, Herr Goff. Da sind Sie Ihrer Frau schuldig. Das ist doch nun wirklich nicht zu viel verlangt. Aber ich habe gerade eben noch mal die Baupläne überflogen. Es genügt ein Teilabriss. Sehen Sie, Sie müssen sich das so vorstellen. Wir nehmen die vordere Hälfte des Daches ab. Nein. Und klappen die Vorderwand des Wohnzimmers einfach seitlich nach außen. Dadurch haben wir freien Zugang für den Kran, der wegen der Einsturzgefahr des Kraters ja nicht zu dicht herangeführt Herr werden Korn, darf. Die Bodenprobe von Professor Katschke war recht zufriedenstellend. Und selbstverständlich wird das restliche Haus, wenn ich so sagen darf, durch Eisenstreben abbruchsicher gemacht. Sie müssen hier unterschreiben. Was? Wie? Wo hier? Da unter der Rubrik Bauherr. Abrissgenehmigung der Behörde liegt vor. Sie entschuldigen mich. Aber Sie können doch nicht einfach unser Haus... Herr Goff, reißen Sie sich zusammen, Mann. Übrigens, Sie müssen jetzt das Haus verlassen. Ich habe Ihnen drüben im Goldenen Fünfer einen Tisch bestellen lassen. Ja. Aber Sie können natürlich auch im Garten warten. Es ist doch nicht möglich, dass Sie unser Herr Haus Goff, hier... Herr Goff, hier ein Erfrischungstuch. Sie müssen ganz ruhig bleiben. Ich werde noch einmal mit Ihrer Frau Kontakt aufnehmen. Hallo? Wie geht es Ihnen beiden da unten? Danke. Danke. Wir sehen uns gerade die Show mitnehmen. Den Moderator, der immer so komisch den Schluck auf. Ach, Schatzi, dass du das nicht miterlebst. Das muss ich ehrlich zu mir sagen. Dieser verdammte Kerl. Herr Goff, jetzt sind wir aber nicht aggressiv, Frau, Arnold. Frau Hildegard, aber... Den Krater abdecken! Alle raus! Kommen Sie! Herr Goff! Wir treten jetzt in die entscheidende Phase. Wo sind eigentlich meine Möbel? Wo sind eigentlich meine Möbel? Ach, Möbel, was Möbel, Mann. Wir haben jetzt andere Sorgen. Sehen Sie, jetzt wird der Kran herangefahren. Halt mal auf. Herr Gorf. Innen ist jetzt der Krater wieder aufgedeckt worden. Und jetzt fährt der Kran. Wegen der geringfügigen Einsturzgefahr des Kraters darf ja der Kran nicht zu dicht. Verstehen? Einsturzgefahr? Herr Gorf, wie Sie wissen, ist doch unser modernes Leben ohne ein gewisses Restrisiko gar nicht mehr möglich. Die Bodenprobe von Professor Katschke war gut, aber nicht ganz eindeutig. Katschke konnte ja nicht in die Tiefe bei der Kurzanalyse. Und es ist, ein bröckeliger Stein. Übrigens ist auch wissenschaftlich völlig unklar, wie der Krater entstanden ist und wie dieser Heuhaufen da hineingekommen ist. Aber Herr Goff, das Restrisiko ist minimal. Eben, wie der Name ja schon sagt, nur der Rest eines Risikos. Also kein eigentlich wirkliches. Zudem, wenn der Krater bisher nicht eingestürzt ist, warum dann jetzt? So, mein lieber Herr Goff. Wo ist eigentlich mein Rasierwasser? Herr Goff, sehen Sie. Jetzt wird die Sonde eingefüllt. Sie ist von unten besteigbar. Innen sind Trittbretter und Haltegriffe. Das schöne Haus. Jetzt ist alles kaputt. Oh, Herr Goff, nun stellen Sie sich doch nicht so an. Wir tun das doch alles nur für Ihre Frau und für den Kollegen Fischer. Und die beiden sind doch noch ganz, ganz. Frau Dr. Raureif Zwiebeck, vielleicht trinken Sie drüben in der Kneipe mal mit Herrn Goff einen Kräutertee. Einen Baldrian oder so. Halt! Halt! Stopp, stopp! Kommen Sie, Herr Goff! Sie müssen ganz ruhig sein. Nein, Hildegard, ich bleibe lieber. Jeden Augenblick kann doch mein Schatzi wieder hervorkommen aus dem bösen Krater. Dass der ausgerechnet unter meinem Teppich... Machen Sie sich doch keine Vorwürfe. Wo ist eigentlich mein Rasierwasser? So, jetzt ist die Sonde wieder da, Herr Goff. Na, wie haben wir das hingekriegt? Chef, die Sonde ist leer. Was? Wieso? Ist was kaputt? Nee, die beiden wollen nicht draufkommen. Was? Fischer! Sie kommen sofort rauf! Sofort! Sonst hat das dienstrechtliche Konsequenzen. Jawohl, Chef! Komm rauf, Schatzi! Bitte! Ich komme, Schatzi! Also... Nochmal das Ganze. Abfahren. Da seid ihr ja endlich. Aha. Hallo, Chef. Hallo allerseits. Ja, ziemlich hell hier, was? Oh, Schatzi. Schatzi. Oh, Schatzi, da bist du ja wieder. Ja, Schatzi, da bist du wieder. Ja, da bin ich wieder. Guck mal hier. Hier, nimm. Was ist denn das? Etwas Gebäck aus Burma. Ah. Wasser. Oh, komm mal her, du. Entschuldigen Sie die Störung, Herr Goff. Die Rechnungen gehen Ihnen dann zu, ja? Die Kosten wegen des Kollegen Fischer lassen Sie sich am besten von der Behörde zurückerstatten. Ach ja, und noch etwas. Professor Katschke will den Krater erforschen. Er möchte Ihr Haus, also beziehungsweise Ihr ehemaliges Haus haben. Wegen eines Ersatzgrundstücks und eventueller Baukostenzuschüsse wenden Sie sich doch vertrauensvoll. Wiedersehen, Herr Goff. Alles Gute. War mir eine große Freude, Ihnen helfen zu dürfen. Sie entschuldigen mich, ja? Ich muss zum nächsten Einsatz. Schatzi, das Haus, sieh doch mal, ein Trümmerhaufen. Soll ich den Professor verkaufen? Mach es, Schatzi. Und weißt du was? Der Fischer hat mich eingeladen, bei ihm zu wohnen für die Dauer des Neubaus. Ist das nicht reizend, Arnold, Schatzi? Da wird sich doch auch für dich ein Plätzchen finden lassen. Tschüss, mein Schatz, ja? Ich lass von mir hören. Erich! Schatzi! Melanie! Ganz ruhig, Herr Goff. Sie müssen jetzt ganz ruhig bleiben. Kommen Sie, Arnold. Wo ist eigentlich mein Rasierwasser? Das Malheur oder Der Krater im Wohnzimmer. Miniaturgroteske für Ohren von Matthias Brandt. mit Michael Tregor als Arnold und Kathleen Gafflich als Melanie. In weiteren Rollen Nico Eleftheriadis, Hedi Kriegeskotte, Matthias Lange und Andreas Schlager. Ton und Technik Johanna Fegert und Bettina Krohl. Regie Judith Lorenz, Redaktion Katrin Zipse.